Jetzt fragst du dich vielleicht, ob das, was da draußen zu sein scheint, womöglich so sehr das Werk deines Körpergeistes ist, dass deine gesamte Erfahrung nicht mehr als dein Fantasiegebilde ist. Wie kann überhaupt der Eindruck entstehen, dass ich und meine Freunde in der gleichen Welt leben? Viele Menschen denken so, wenn sie merken, dass das Gehirn nicht einfach die Welt ablichtet oder wenn sie auf kognitionspsychologische Experimente wie die in den letzten Kapiteln dargestellten stoßen oder wenn sie von den Einsichten buddhistischer Meditierender erfahren. Es kommt zu der verständlichen Schlussfolgerung, dass alles im Geist ist, womit in der Regel der kleine persönliche Gehirngeist gemeint ist. Dieser Eindruck zeigt allerdings nur, dass es hier um eine Gratwanderung geht, bei der man in zwei Extreme fallen kann. Das eine haben wir schon betrachtet. Es gibt eine völlig reale und vorgegebene Welt der Dinge, die unser Gehirn einfach abbildet, das heißt unserem Bewusstsein repräsentiert. Das andere Extrem besteht nun in der Annahme, die wahrgenommene Welt sei nichts als Projektion, alles im Geist. Wir haben unsere Betrachtung der Wahrnehmung mit dem weit verbreiteten Glauben begonnen, es gebe eine reale Welt, nämlich die, die wir wahrnehmen, die aber schon vollständig da ist, bevor wir daherkommen, um sie wahrzunehmen. Dann stellten wir fest, dass der Gehirngeist offenbar eine große Rolle bei der Konstruktion der von uns wahrgenommenen Welt spielt. Und das bringt uns nun in die Gefahr, ins andere Extrem zu fallen. Wir könnten glauben, dass es außerhalb unseres kleinen Gehirngeistes überhaupt keine Realität gibt. Alles ist einfach ein Machwerk unseres Geistes. Wenn die meisten Menschen heute am Glauben an eine fix und fertige reale Außenwelt festhalten, dann vor allem deshalb, weil ihnen diese zweite Möglichkeit so völlig abwegig erscheint. Dass zwischen den beiden Extremen noch etwas sein könnte, ist offenbar sehr schwer zu sehen. Und die meisten Menschen, geachtete Wissenschaftler eingeschlossen, können es deshalb nicht sehen, weil unsere moderne Kultur so sehr auf die gegenseitige Ausschließung von Subjekt und Objekt innen und außen fixiert ist. Wer felsenfest davon überzeugt ist, dass Geist nirgendwo anders als im Kopf sein kann, der ist auch zu glauben gezwungen, dass es entweder eine reale Welt gibt oder alles im Kopf ist. Die Welt kann nur drinnen oder draußen sein. Eine dritte Möglichkeit, einen mittleren Weg, gibt es nicht. Wenn sich etwas in meinem Gesichtsfeld ändert, etwa ein Licht, das nachts im Freien plötzlich auftaucht, ist das dann draußen oder drinnen? Wenn ich in den klaren blauen Himmel blicke und dann unzählige tanzende Lichter sehe, sind sie dann außerhalb oder innerhalb meines Körpergeistes? Wenn ich plötzlich einen Knall wie von einem Kurzschluss höre, ist das außen oder innen? Es gibt da seltsame Zwischenphänomene. Lass einen roten Lichtstrahl auf eine weiße Wand fallen. Halte deine Hand in den roten Lichtstrahl. Deine Hand wird in dem roten Lichtfleck an der Wand sichtbar. Was glaubst du, welche Farbe sie hat? Na, weiß natürlich. Denn die Wand ist ja weiß und deine Hand schirmt an dieser Stelle lediglich das rote Licht ab. Tatsächlich siehst du aber eine blaugrüne Hand in dem roten Lichtfleck an der Wand. Ich habe das selbst schon gesehen. Man glaubt es kaum. Aber wie kommt es nun, dass deine Hand blaugrün erscheint? Wir gingen aus von einer weißen Wand, die rot angestrahlt wird, nirgendwo blaugrün. Dann hältst du deine Hand in den roten Lichtstrahl und ihre Abbildung an der Wand ist blaugrün. Ist das blaugrün in deinem Körpergeist oder außerhalb? Ist es real oder nicht? Sollen wir es unter Halluzinationen abheften oder versuchen wir es zu verstehen? Wir haben uns so daran gewöhnt zu glauben, dass wir die Welt von der Warte eines objektiven Betrachters aus wahrnehmen, wie Gott oder ein Wissenschaftler in weißem Kittel. Wenn wir so denken, ist es nur natürlich, dass wir die Welt zweiteilen. Hier der Körpergeist, den wir betrachten, dort seine Umwelt. Aber was, wenn du dir das Ganze nur von innen her, vom Standpunkt des Körpergeistes selbst, einbildest? Wenn dein Körpergeist auf ein lautes Geräusch hin zusammenfährt, wie stellst du dann fest, ob er auf etwas Äußerliches reagiert oder auf eine plötzliche Zustandsänderung in ihm selbst? Sind die Welten, die ein Schamane oder ein tibetischer Yogi oder ein Meditationsmeister bereist, bloße Illusion? Und ist die Welt deiner Träume bloße Illusion? Oder ist die Welt des normalen Wachzustands genauso illusorisch oder genauso real?